ist der Mensch wie stark. Wie viel Ängste, wie viel Druck kann er ertragen? Ist er überhaupt so stark, wie er oft glaubt? Wer kann das sein? Was ließen wir nicht über uns ergehen? Der blaue Fleck auf unsere Seele geht schon wieder weg. Wir leben noch. Hurra, wir leben noch. Nach jeder Ebbe kommt doch keiner Flut. Wir leben noch. Gibt uns denn dieses Gefühl nicht neuen Mut und Zuversicht? So selbstverständlich ist das nicht. Wir leben. Der Mensch wie stark. In der Not hilft weder Zorn noch Lamentieren. Wer aus lauter Wut verzagt und nichts mehr tut, der würde verlieren. Was liegt?